Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest und das bereits in der 18. Folge. Wir nehmen heute am Samstag, den 7. Juli 2018 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung sitzt wieder mein hochgeschätzter Kollege Dennis Kranz. Hallo Dennis. Hallöchen. Wir sind volljährig. Wir sind volljährig, ja, stimmt. Genau. Wir sind volljährig. Das dürfen wir jetzt eigentlich alles machen, was wir wollen? Das ist halt die Frage. Ja, ich glaube schon. Ja. Also wir sind ja in der neuen Saison zum ESC, also vielleicht noch nicht so ganz, weil das ist ja eigentlich immer so der 1. September. Aber hast du denn schon die PED überwunden, mein Lieber? Ja, ich habe mir komische CDs gekauft. So Vorentscheid-CDs von 1997, die ich mir gerade rauf und runter anhöre, um ein bisschen Trash in meinen Kopf zu kriegen. Ansonsten ja, alles gut. Ich kann mich nicht beklagen. Das ist der Jahrgang, Musik nebenbei. Das ist der Jahrgang, wo Leon gewonnen hat, ne? Nee, das ist jemand anders. Der hat doch diese komische Bianca gewonnen. Ah, okay. Naja, das ist aber nicht so toll. Mit Zeit. Bianca Schomburg mit Zeit. Ah, ganz schlimmer Titel von Ralf Siegel. Ich glaube, es gab sehr, sehr viele Titel von Ralf Siegel in dem Jahr und wir hatten ganz viele seltsame Songs. Also, und das erste Mal ist da übrigens Michelle aufgetreten. Das wusste ich vorher überhaupt nicht, dass sie beim deutschen Vorentscheid schon mal war. Naja, also früher, ich glaube, so in den 80ern oder so sind so die Schlagersänger oder so, die wirklich was zu sagen, auch wirklich innen waren und so, die haben schon ein paar Mal dann auch versucht. Also ich weiß zum Beispiel, ich glaube, Bernhard Brink hat zum Beispiel auch relativ häufig versucht. Der hat es allerdings nie geschafft. Das ist ja das, was man heute auch sich wieder wünscht, dass dann die Künstler, die heute so in Deutschland so angesagt sind, dass die nicht nur einmal, sondern vielleicht auch mehrmals versuchen, irgendwie auch was dazu beizutragen. Ne? Das wäre begrüßenswert. Da gibt es einige, die man da nennen könnte, aber das können wir vielleicht noch mal später. Also meine PED habe ich ein bisschen überwunden. Jetzt gestern kam endlich die DVD zum letzten Eurovision Song Contest. Ich hatte die nicht über Eurovision TV irgendwie bestellt, sondern über einen anderen Online-Vermarkter. Das hätte ich mal nicht tun sollen, weil es kam dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wann die rauskam, ich glaube irgendwann so Anfang Juni. Und dann kriegte ich so einen Hinweis, zwischen dem 11. Juli und 4. August würde sie dann kommen, wobei die eigentlich schon ausgeliefert wurde und einige Leute schon bei Instagram oder so irgendwie auch schrieben, ich habe schon meine DVD. ich habe sie jetzt bekommen und ich werde jetzt wahrscheinlich in der nächsten Woche dann mal so eine kleine Eurovisionswoche bei mir machen, also wirklich Dienstag, Donnerstag und Samstag jeweils die beiden Semifinals und dann das Finale nochmal angucken. Weil man es ja auch ein bisschen entspannter jetzt tut. Bisher habe ich dann auch immer so ein bisschen geguckt, für den Podcast, dass man da irgendwie auch so ein paar Sachen schon für sich abspeichert. Ich habe ja im Pressezentrum währenddessen auch immer so ein bisschen getwittert und so. Dann ist natürlich so ein entspanntes Gucken irgendwie gar nicht so möglich. Und das werde ich jetzt mal nächste Woche mal so nachholen. Ja, und die kontroverse Blu-ray, die kriegt man, glaube ich, auch nicht mehr raus. Also das finde ich auch ein bisschen komisch, dass man eine HD-Sendung, die aufgezeichnet wird in HD, nicht auf Blu-ray rausbringt. Also warum man die überhaupt noch auf DVD rausbringt, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, aber gut. Im letzten Jahr habe ich mir sogar da gab es eine Blu-ray vom ESC, der in der Ukraine stattfand. Ja. Aber so richtig den Unterschied habe ich jetzt irgendwie auch nicht gesehen von der Qualität her. Da kann man schon bei dem ESC 2011, der in Deutschland ja stattfand, ein bisschen mehr irgendwie halt auch sehen. Und in dieser DVD ist, glaube ich, sogar auch der Störer bei Suri irgendwie auch rausgeschnitten. Da hat man dann, glaube ich, irgendwie eine Episode genommen von irgendwelchen Proben oder vom Semifinale oder so. Das war letztes Jahr bei Jamala ja auch, wo sich ja auch einer hinstellte und den nackten Arsch in die Kamera zeigte. Das hatte man dann auch rausgetan und wahrscheinlich irgendwie vom Juryfinale oder so, glaube ich, dann reingeschnitten. Und wann war das? 2016, als Justin Timberlake da irgendwie auftrat. Das hat man ja auch rausgeschnitten, weil sie da wohl nicht genug Rechte irgendwie hatten, um das nochmal in der DVD zu vermarkten. Da denke ich aber auch immer so, dann lasst es doch auch irgendwie so jemanden dann zu engagieren, wenn ihr da euch noch nicht mal die Rechte für die DVD irgendwie leisten könnt. Ja, aber ich verstehe halt nicht, dass man das halt nicht als Blu-ray rausbringt, weil DVD ja langsam auf dem absteigenden Ast ist. Also, weil das ist ja gerade so ein Ding, was es gibt zwar noch DVDs, die verkauft werden, aber es werden auf dauernd auch weniger. Das merkt man auch in den ganzen Regalen von den ganzen Elektronikmärkten, dass das immer weniger DVDs werden und immer mehr Blu-rays. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, die noch auf DVD raufzubringen, aber gut. Ja, wahrscheinlich ist aber auch, selbst das wird sich mal irgendwie überwinden, weil alle irgendwie streamen nur noch, ne? Naja, also ja. Für mich ist es, also was ich eher nicht mache, bei dir ist glaube ich ein bisschen anders, ich kaufe mir nicht die CD, weil da hole ich mir dann die Lieder okay. In meinem Streamingdienst meines Vertrauens irgendwie und aber bei der DVD, ich hole mir auch immer das Programmbuch vom ESC, damit man dann immer noch mal so eine kleine Erinnerung. Und ach ja, genau. Und ich habe jetzt endlich geschafft, mein Poster auch in so ein Passepartout umarbeiten zu lassen. Ich habe es noch nicht abgeholt, aber mache ich dann nächste Woche. Und dann ist die Treppe auch voll. Dann muss ich dann hier oben irgendwo dann den nächsten Platz irgendwie schaffen. Du hast sozusagen eine Galerie voller ESC-Poster. Ja, und zwar mache ich das nur bei den Postern, wo ich dann auch wirklich vor Ort war. Ah, cool. Ich habe jetzt angefangen, das Poster auch schon zu kaufen, bevor ich dahin fahre, weil ich glaube, das war mal bei dem ESC, der in Wien stattfand. Da habe ich dann ich bin dann wieder nach Hause gekommen, dann kann ich ja jetzt mir mal das Poster besorgen, war leider ausverkauft, wurde dann aber wieder nachgedruckt, hat aber dann noch irgendwie, ich glaube, 1-2 Monate gedauert, bis es dann soweit war. Und dann habe ich so gedacht, das mache ich jetzt mal nicht. Dieses Jahr hat man dann irgendwie als Fan so ein bisschen das Problem gehabt, es gab jetzt 4 verschiedene Poster irgendwie vom ESC. Ich habe jetzt, glaube ich, das Dunkelblaue irgendwie genommen. Fand ich irgendwie am schönsten. Jetzt auf der DVD ist jetzt irgendwie halt so ein hellgrün-blau, so irgendwie Türkisfarben. Mhm. Ja, gut, ist halt so. Aber ich finde das immer, ist eine schöne Erinnerung. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal bei Instagram irgendwie auch schon mal gepostet. Ja, ich habe es gesehen. Ne? Und das ist halt so. Aber sonst bin ich eigentlich nicht so ein großer Sammler. Also auch so, es gibt ja Leute, die sich dann jede Single irgendwie sammeln und so. Ich bin zwar auch schon ein bisschen ältere Generation irgendwie, wo man das noch kennt oder die Musikkassetten oder so, aber da bin ich auch eher so, dass ich mich nicht so gerne mehr so voll mülle mit irgendwelchem Kram. Also es gibt dann so vereinzelt irgendwelche Bücher oder so, die man sich da mal zulegt. Aber sonst ist es dann irgendwie auch. Du kaufst dir die DVD, ich kaufe mir die Audio-CDs. Also, siehst du, das genau. Ja, du musst es ja, glaube ich, machen wegen der Tonvision auch, ne? Ja, richtig, genau. Wegen der Radiosendung mache ich das dann auch und kaufe dann immer die CD. Ja, muss man, glaube ich, ganz schön. Muss man wegen der GEMA dann, glaube ich, vorhalten irgendwie, ne? Oder wie ist das? Nee, das ist nicht so. Also ich kann sie auch digital kaufen, aber ich finde es halt immer noch mal schöner, die auch als Notfall, wenn irgendwas nicht funktioniert im Sender, die auch als Notfall-CD zu haben. Mhm. Das Schöne ist ja, wenn man das bei einem Online-Anbieter kauft, wo man die CD kauft, kriegt man teilweise dann auch die kostenlos die elektronische Variante. Das ist ganz schön. Das heißt, du musst die auch nicht unbedingt ins CD-Laufwerk legen, sondern du kriegst die automatisch als MP3 dann auch noch runtergeladen. Okay. Das ist ganz nett. Ja. Ja, denn mein Kollege Dennis ist ja der große Radiomacher. Denn, so großer Radiomacher auch nicht. Also ich bin bei einem ganz kleinen regionalen Radiosender, wo eigentlich jeder mitmachen kann. Deswegen ist so riesig ist das nicht. Also von daher, es hält sich alles in Grenzen. Es sind viele Ehrenamtliche, die sich da engagieren. Und und ich bin sozusagen einer davon, aber arbeite dort auch als Hauptamtlicher. Und du bist ja auch ein bisschen in die Medien unterwegs, ne? Du bist ja ein bisschen bei der Zeitung, beziehungsweise bei einem Verlag unterwegs. Ich bin aber im Printgeschäft sozusagen und ich sag immer so, auf der dunklen Seite der Macht, ich bin in der Vermarktung. Ja, okay. Wir versauen manchmal den Redakteuren mit unseren Anzeigen dann ihren schönen redaktionellen Raum. Aber man muss ja Geld verdienen und wir müssen ja alle irgendwie unsere Gehälter bekommen und wir beide sind ja irgendwie 2014 aufeinander getroffen, weil du machst ja diese Tonvision, also so eine Hardcore-Sendung zum ESC, immer jeweils kurz vorher, am 1. Mai meistens, mit allen Songs des ESC und das machst du ja mit Peter zusammen seit vielen Jahren. Wir machen das seit 8 Jahren. Das ist 8 Jahre schon. Das ist eine lange Zeit. Damals sogar noch in den späten Abendstunden von 22 Uhr bis 4 Uhr morgens, wo uns kein Mensch gehört hat. Und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, wir müssen irgendwie eine Senderzeit haben, wo man auch ein bisschen uns länger hört oder auch intensiver hört. Und das war dann irgendwie der 1. Mai, wo bei uns im Programm dann halt nicht so wirklich was läuft, sondern halt nur Musikstrecken und ansonsten nichts. Und deswegen habe ich dann gefragt, ob das möglich wäre, ob wir da 6 Stunden von 13 bis 19 Uhr regelmäßig senden können. Und seitdem machen wir das. Und es macht eine Menge Spaß. Und du warst, glaube ich, das erste Mal dabei mit einem Telefoninterview. Ne? Ich mich ja, genau. Du hast mich ja irgendwie über Twitter irgendwie dann gefragt, ob ich mal so bei einer Radiosendung dabei sein. Ja. da habe ich auch hier mit diesem Podcast noch gar nichts so zu tun gehabt. Irgendwie habe ein bisschen getwittert über den ESC. Und ja, sind wir da irgendwie aufeinander gestoßen. Also wir haben uns, glaube ich, auch vorher noch gar nicht gesprochen. Und dann hieß das so, ja, dann die und die Nummer rufst du an. Und dann, ihr habt um 13 Uhr irgendwie angefangen und mich habt ihr dann irgendwie um 15 Uhr einmal so genau. Für 10 Minuten dazugeschaltet. Genau. Hab mir auch die Sendung auch vorher schon dann komplett angehört irgendwie, weil ich wusste jetzt, ich habe die Sendung vorher auch nie gehört, aber es lohnt sich, weil nirgendwo, glaube ich, im Radio oder überhaupt in Deutschland irgendwie kann man so alle Songs mal hören und eine kleine Kommentierung bekommen und so und ja, und dann habe ich so gedacht, auch Mensch, so 2015 kann ich auch mal vorbeikommen, weil zwischen Hamburg und Hildesheim ist es ja auch nicht so weit. Und das Lustige ist doch, du bist eigentlich selber gebürtige Hildesheimer. Also, ja, genau. Ne? Genau. Ne, also das ist ja nochmal das ganz Komische, dass wir eigentlich zwei Hildesheimer sozusagen, einer gebürtig, aber jetzt in Pinneberg lebend, sich wiedergefunden haben. Und dann du auch noch bei uns sozusagen, bei mir beim Radiosender auch noch mitmoderierst. Ja, genau. Das ist schon ein bisschen komisch, ne? Ja, ich nehme mir ja so ein bisschen raus irgendwie. Hier mache ich ja so ein bisschen die Produktion und beim Radio, da komme ich dann jedes Jahr immer so ganz entspannt dazu und habe ein bisschen Notizen auch gemacht irgendwie und dann lasse ich mal den Kollegen Kranz mal so die Technik machen und das auch mal ganz angenehm irgendwie. Aber es ist schon irgendwie ganz, ganz interessant und das ist immer für mich so in den letzten Jahren war es immer ein schöner Auftakt irgendwie und danach ein paar Tage später bin ich dann immer zum ESC irgendwie dann gefahren. Das eine Mal 2016 war das sogar, war glaube ich der 1. Mai, war irgendwie ein Samstag oder ein Sonntag oder so und dann haben wir das am 5., das war glaube ich Himmelfahrt. Genau. Und ich habe damals noch, ja, klar, bin ich wieder dabei und dann habe ich irgendwann mal auf meinen Flugplan, oh, ich fahre ja schon am 6. Mai und auch relativ früh und dann habe ich so gedacht, naja, mache ich halt mit und dann war das auch irgendwie wieder klasse und ja. Also das Jahr, wo du zu spät gekommen bist, wo du ewig gebraucht hast, bis nach Pinneberg runter, ja? Ja, das war glaube ich 2016, ich glaube auch, genau, da ist dann, es ist ja eine never-ending Story irgendwie, es ist ja mit der Bahn, also man kann ja gar nicht mehr, man kann gar nicht mehr entspannt sagen, ach ja, ich will um 16 Uhr da und da sein irgendwie, dann ist das ein Angebot, dass du da sein könntest, also das ist unsäglich. Also und wir haben ja eigentlich so festgestellt, auch in der Tonvision, auch wenn sie sehr lang ist, irgendwie hat man dann doch immer nicht so die Zeit, um über Hintergründe des ESC irgendwie zu sprechen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, diesen Podcast hier zu machen, den wir jetzt schon sozusagen im dritten Jahrgang irgendwie halt dann. Oh ja, das ist lange Zeit schon, ne? Ja, also auch machen. Und da können wir, und da können wir uns dann schön auslassen. Also ich habe jetzt neulich gerade wieder von jemandem gehört, sag mal, wie kann man denn über den ESC ganzjährig irgendwie halt berichten? Also, Das geht? Das geht durchaus? Ja, das geht. Das ist schon möglich, weil es halt im Hintergrund ganz viele News und so weiter irgendwie halt auch gibt. Genau. Vorentscheide sind zu kommentieren und so weiter. Also, sagen wir mal so, es gibt schon, so wie jetzt im Moment gerade im Sommer, so eine saure Gurkenzeit. Aber selbst da sind so die ein oder anderen News sind eigentlich auch schon abzugreifen. Ja, das stimmt. Also, manche meistens nur Fake News, die man auch mal so mitliest, aber ansonsten oder Gerüchte, ich glaube, es gibt keine Fanseite, die gerne über Gerüchte schreibt. Ich glaube, da gibt es echt viele. Da muss man echt nachgucken, ob das auch wirklich stimmt, weil teilweise da nicht immer gut recherchiert ist. Ja. Ja, und das wollen wir euch dann natürlich auch ein bisschen über diesen Podcast auch einordnen, was so die eine oder andere News irgendwie zu bedeuten hat. Und und wir haben uns jetzt so ein bisschen zusammengetan und wir wollen jetzt eigentlich, das haben wir bisher ja auch immer so ganz gut hingekriegt, rund einmal im Monat irgendwie auch eine neue ESC Greenroom-Folge zu machen. Mal sind sie etwas länger, mal, also die letzten beiden haben wir so 2 Stunden irgendwie reden können. Ja, das war ein Marathon, ja. Das war ein echter Marathon. Es gibt ja Podcasts, die ein bisschen, sogar noch ein bisschen länger brauchen, die dann über die 3 oder 4 Stunden irgendwie halt auch gehen. Das, ja, mal sehen, vielleicht kriegen wir das ja auch irgendwann nochmal hin. Ist ja länger als ein Hörbuch. Oder bald fast so lang wie ein Hörbuch. Ja, machen wir irgendwann eine ESC-Hörbücher hier. Ja, also das ist halt so. ja, und diese PED, von der wir gerade gesprochen haben, das ist diese Post-Eurovision Depression. Also ab Sonntag nach dem Finale geht es eigentlich dann schon los. Ich würde mal sagen, man hat sich ja so mit diesen ganzen Songs des aktuellen ESC-Jahrgangs so ein bisschen auch angefreundet. Und für mich ist das dann immer so wie so Kinder, die jetzt erwachsen werden und dann gehen sie irgendwie in die weite Welt und und man zittert so ein bisschen, wie geht's weiter, ne? Weil es gibt halt schon einige Künstler, die dann eben halt auch in der Versenkung verschwinden, weil sie vielleicht auch nur 0 Punkte hatten. Und manche, die machen da richtig was draus. Das müssen nicht immer unbedingt die Sieger sein. Das können manchmal auch welche sein, die nur so 10. oder 12. geworden sind. Oder Letzter. Ich kenne sehr, sehr viele Songs oder beziehungsweise Künstler, die auf dem letzten Platz gelandet sind und im Nachhinein sehr, sehr gute Alben veröffentlicht haben. Die Schweiz, Anna Rossinelli zum Beispiel. Super, super Alben, super, super Songs. Es hat einfach irgendwie nicht funktioniert. Zwar im Finale gewesen, aber letzter Platz. Ja. Also und sehr, sehr tolle, tolle Studioalben, die ich mir immer noch gern anhöre. Also es muss nicht immer schlecht sein, was auf dem letzten Platz landet. Ja, und es gibt halt auch Siegertitel, also ich sag mal so, auch selbst die immer wieder bemühten Abbas, die halt 1974 den ESC gewonnen haben, sind ja nicht weltberühmt geworden, weil sie den ESC gewonnen haben. Da hatten sie ja noch mal so 1-2 Jahre eine kleine Durststrecke und sind dann erst im Grunde durchgestartet. Mhm. Ich glaube, das ging los mit einer großen Konzertreihe in Australien. Mhm. Und dann haben die Europäer auf einmal so, was ist das denn irgendwie? Und dann wird das halt im Nachhinein immer so umgedeutet. Ich glaube, auch Udo Jürgens hat, glaube ich, auch noch 1-2 Jahre nach dem ESC gebraucht, bis er dann wirklich seine große Karriere dann auch starten konnte. Aber es ist halt immer ein schönes Sprungbrett auch. Also manche verzweifeln daran und für manche hilft es. Ich glaube, auch dieses Jahr hat es Michael Schulte, glaube ich, auch, der für Deutschland antrat, glaube ich, eine ganze Menge gebracht. Also seine Konzerte sind, glaube ich, immer ausverkauft jetzt. Also er ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt in Deutschland, also er ist ja auch schon eine ganze Weile auch im Geschäft, aber durch seinen 4. Platz beim ESC dieses Jahr hat er, glaube ich, auch einen schönen Schub irgendwie auch bekommen und da freuen wir uns ja auch drüber. Ne? Und man sieht ihn sehr oft jetzt auch in Skandinavien, in Dänemark, in Schweden, er tingelt gerade sehr, sehr viel rum, vor allem in Dänemark, weil er wohl auch den Song auf Dänisch gesungen hat. Also ist er sehr, sehr viel unterwegs gerade, das merkt man auch und das ist auch bei Instagram sieht man das ja auch sehr, sehr gut, dass er sehr, sehr viel unterwegs ist und dass er richtig da Bock hat, irgendwie auch seine Musik zu promoten und ich glaube, das hätte er vor ein paar Monaten noch nicht so gedacht, dass er jetzt auf einmal so durch die Decke schlägt und dass auch die Radios ihn spielen, das hatten wir lange Zeit mit einem ESC-Teilnehmer aus Deutschland ja lange auch nicht, dass da gespielt wird, ne? Ja, ich höre immer NDR Welle Nord, weil das immer so am wenigsten nervig ist. Ich schalte es immer ein und die Musik ist immer so, als wenn ich wieder 13 wäre. aber es ist trotzdem ganz angenehm und die spielen ihn auch sehr oft, weil sie natürlich immer mit diesem Bezug spielen. Er kommt ja eigentlich aus Schleswig-Holstein, er wohnt ja mittlerweile da in Buxtehude. Und ist mal irgendwie, ich glaube, in Flensburg auch einmal zur Schule gegangen, deswegen kann er wohl auch fließend Dänisch und so. Und da spielen sie ihn auch irgendwie des Öfteren. Und liegt aber vielleicht auch dran, dass der Song auch ein bisschen besser verwertbar ist fürs Radio als vielleicht letztes Jahr auch bei Levina. Ne? Da haben ja auch viele, die sich ein bisschen auch so mit Musik und Vermarktung auskennen, haben dann auch gesagt, oh, das wird, glaube ich, nichts für den deutschen Markt oder so. Insofern, da haben es dann die Leute, die entscheiden, welche Musik ins Radio kommen, dann auch ein bisschen leichter bei so einem Titel. Also das ist halt, und der Auftritt, wir haben es ja auch letztes Mal schon besprochen, war ja auch phänomenal gut. Also nicht zu viel und nicht zu wenig, ne? Das ist irgendwie, das war schon ganz gut. Also ja, und deswegen, wir sind jetzt eigentlich, was den ESC angeht, schon im Jahr 2019. So kann man es eigentlich sagen. Also wir machen einen sozusagen einen Zukunftsblick in das Jahr 2019. Ja. So ein bisschen. Ja, für mich ist ja immer so der ESC eigentlich so, wenn Finale ist, das ist eigentlich für mich Heiligabend. Also Heiligabend. Und die Vorentscheidssaison, ja. Vorentscheidssaison ist eigentlich so für mich immer so die Adventszeit. So, und wenn dann wirklich 24. Dezember, ja gut, dann kriege ich ein paar Geschenke und dann, aber da, also das ist halt, da frage ich mich eher, wann ist der albanische Vorentscheid wieder? Also der ist ja dann meistens wieder im Dezember, ja. Ja, genau, der ist ja dann meistens so, ich glaube, der war auch schon mal Heiligabend. So, ja, aber meistens so 22., 23. Dezember machen wir es meistens immer. Ja. Ja. Und das, und insofern ist das halt, sind wir eigentlich, der 14. Mai ist sozusagen Neujahr und wir sind jetzt irgendwie in 2019, also wir werden jetzt auch unsere Beiträge dann immer so mit 2019 taggen, damit das auch seine Richtigkeit irgendwie halt auch hat. wir machen einen kleinen, aber feinen Block irgendwie dieses Mal, weil natürlich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel zu hören ist, aber wir haben uns mal so so vier Länder rausgegriffen irgendwie, wo wir dann auch exemplarisch schon mal ein bisschen reden können, wie sieht's denn aus, und zwar fangen wir mal mit dem Gastgeber, nämlich Israel an. Ja, da wird es lustigerweise jetzt doch stattfinden. Das war ja lange Zeit so ein bisschen auf der Kippe. Man wusste nicht genau, findet es jetzt in Israel statt oder nicht, weil der Sender ja nicht, derzeit auch nicht Vollmitglied ist in der IBU. Aber jetzt hat man sich doch dazu entschieden, den in Israel stattfinden zu lassen. Aber die Stadt wissen wir natürlich noch nicht. Nee, das ich habe gehört, also dieser IPBC, dieser Sender in Israel, der hat jetzt noch mal so eine vorläufige Genehmigung als Mitglied bis, ich glaube, Ende nicht Dezember. Kennen oder so? Kann ist, glaube ich, dieser Oberbegriff, so diese ja, wie soll das, so eine Art Holding. Und IBPC ist dann irgendwie halt die der Sender. Und ja, da gab es ja im Vorfeld noch so ein bisschen so Gestreite. Erst wollte ja die Regierung sich da ganz großartig auch reinsetzen. Diverse Politiker, also so Seehofer-mäßig, haben sich dann irgendwie da so haben reingeredet. Das wollen wir und den wollen wir auch, und die wollen wir da aus dem Nahen Osten auch mit einladen und so weiter. Und dann war die EBU, einmal war sie, glaube ich, war eine Delegation in Israel und einmal war eine Delegation aus Israel, glaube ich, in Genf bei der EBU. Dann haben sie sich da irgendwie lange irgendwie unterhalten und da hat man dann wohl auch ein bisschen von Seiten der EBU mal durchschimmern lassen, wer da die Hose anhat. Und plötzlich, weil noch im Raume stand, dass der neue israelische Sender, da soll halt die Nachrichtenredaktion ausgegliedert werden. Das will Herr Netanyahu eigentlich und ist davon jetzt aber abgegangen, weil sonst sein ESC irgendwie auch in Israel gefährdet ist, weil ein Vollmitglied der EBU kann nur sein, wer voll mit, also volles Programm liefert mit Nachrichten, Sport und so weiter irgendwie halt. Und und jetzt hat Nachrichten reichen übrigens aus. Also es geht nur um Nachrichten, die halt regelmäßig laufen. Deswegen wissen ja auch zum Beispiel in Deutschland viele Privatsender, wenn sie Vollprogramm machen, auch Nachrichten machen. Zum Vox zum Beispiel macht das ja auch. Am Ende mal bei Vox, die machen halt nur abends mal so 5 bis 10 Minuten Nachrichten, aber teilweise dann nur irgendwelche Beiträge, die dann abgespielt werden ohne Moderator. Das reicht aber halt auch schon, um halt diese Lizenz dann zu bekommen. So läuft das. Ja, ja. Ohne Nachrichten ist das kein Vollprogramm. Und es ist ja so, die EBU ist ja der Veranstalter eigentlich des Eurovision Song Contest. Ist halt so ein, die European Broadcasting Union heißt sie und ist halt ein Zusammenschluss aus öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ja, in Europa und Nordafrika, Israel ist mit dabei und Asien teilweise noch ein bisschen. Ja, ja, also da gibt es ja halt so eine Breitengradgrenze, die geht da irgendwie an Israel irgendwie vorbei, geht an Nordafrika irgendwie längs. Also Marokko war ja auch schon mal einmal frühester Vergangenheit auch mal beim Eurovision Song Contest dabei. Mein schönes Beispiel ist immer, auch der Vatikan könnte dran teilnehmen, die sind nämlich auch in der EBU. Richtig, aber nur der Radiosender, die machen, glaube ich, kein Fernsehen, oder? Ja, aber sie könnten ja teilnehmen. Also sie könnten theoretisch, ja, also, ja, theoretisch könnten. Hier Papst Franziskus könnte sagen, so hier Ratzinger, jetzt gehst du mal auf die Bühne. Das stelle ich mir sehr lustig vor. Abemus Papam, ja genau, wir haben einen neuen Papst. Ja, ich meine, wir hatten ja schon mal Mönche im Vorentscheid. Also ich meine, das ist dann auch nicht mehr so weit entfernt. Ne? Stimmt, also, wir hatten schon mal München im Vorentscheid. Ja, ja, stimmt. Genau, mhm. Also könnte man gut machen. Nee, aber es ist halt, daran muss man sich halt halten. Da gibt es mit Sicherheit auch solche Art Pflichtenhefte, an die sich dann eben das Land dann irgendwie halt richten. Ja, und jetzt hat man sich drauf geeinigt, ja, wir wollen uns da nicht mehr einmischen als israelische Regierung und wir lassen es jetzt in Israel stattfinden. Es sind jetzt im Gespräch Tel Aviv und Jerusalem natürlich, Haifa und die anderen Städte, das habe ich jetzt vergessen, die sind mir jetzt nicht so geläufig. Ja, und dann muss man mal schauen, wie das so weitergeht. Also jedenfalls habe ich mich jetzt schon sehr drauf gefreut. Ich werde höchstwahrscheinlich dorthin fahren, hinfliegen. Ich fange jetzt gerade schon mal so ein bisschen an, auch mal so Literatur zu lesen, weil ich finde, das ist ja so ein Land, auf das man sich ein bisschen mehr vorbereiten muss, als wenn es irgendwo nach Skandinavien geht, weil es ja auch, ich glaube, von der Sicherheitslage jetzt auch nicht jetzt so problematisch ist. Die werden schon wissen, wie sie das sicherheitstechnisch irgendwie absichern müssen. Aber ich bin mal gespannt. Also ich habe mit Israel weniger Probleme als damals mit der Ukraine. Werden wir mal gucken. Also es hängt natürlich auch, manchmal geht es einfach ja auch nicht aus finanziellen Gründen, das muss man ja auch mal so sagen. Ich mache das ja wirklich aus eigener Tasche und aus Hobby und so weiter irgendwie. Und da muss man natürlich auch mal so gucken, weil wenn so ein ESC halt in einer bestimmten Stadt irgendwie stattfinden soll, dann sind die Hotels natürlich auch ganz schnell dabei, irgendwie die Preise in die Höhe zu treiben. Und natürlich mal gucken irgendwie, wie man das Ganze finanziert bekommt. Und ich habe schon mal geguckt, es gibt also ab Hamburg jetzt nicht unbedingt Direktflüge, sondern die gehen dann immer über Istanbul, was ich nicht unbedingt möchte. Ich möchte jetzt im Moment nicht gerade so meinen Fuß in die Türkei setzen. Aber ab Frankfurt gibt es da, glaube ich, irgendwie schöne Sachen. Also, kann man nicht über Zypern irgendwie fliegen oder sowas? Ja, also muss ich mich da auch nochmal tatsächlich ein bisschen stärker. Ich habe es nur mal so aus den Augenwinkeln mal so bei irgendeinem Reiseveranstalter mal irgendwie halt geguckt. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Man kann ja auch nochmal bei Airbnb nochmal irgendwie auch gucken, um da vielleicht mal so ein bisschen Hotelkosten irgendwie zu senken. Also das werden wir mal so, das ist ja noch über 300 Tage irgendwie halt hin. Also da werden wir schon irgendwie eine Lösung irgendwie halt finden. Also das ist schon, aber ich weiß nicht. Also ich finde, wir sind gespannt, welche Stadt es wird. Es dauert noch ein bisschen. Ja, so August, September hat man wohl irgendwie anvisiert. Also oft war es auch schon, dass man es traditionell dann am 1. September irgendwie, wenn eigentlich diese richtige, es gibt ja so eine Grenze, also alle Titel, die dann mitmachen dürfen, dürfen nicht vor dem 1. September des Vorjahres kommerziell veröffentlicht werden. Und da wird dann meistens auch so die Stadt bekannt gegeben. Also ich weiß, 2015 war ja Schweden relativ schnell, schon Mitte Juli oder so, und haben bekannt gegeben, dass es in Stockholm stattfindet. Bei den Schweden ist natürlich so, dadurch, dass die gefühlt alle 2 Jahre irgendwie den ESC ausführen, wissen die natürlich auch, wie sowas geht. Alle anderen Länder haben, Israel, das ist jetzt 20 Jahre her, dass sie das letzte Mal gewonnen haben. Auch eine schöne Abfolge, die sind ja immer alle 20 Jahre genau dran, ne? Also das ist ja auch irgendwie... Haben sie irgendwie getaktet, ja, ist irgendwie ganz komisch. Also dieses Jahr war es dann wieder dran und mal gucken, also das... Thomas Schreiber hat ja schon gesagt, es findet in Israel statt. Ne, schon mal so als Vorankündigung in einem Interview auf eurovision.de. Das glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen bei der politischen Lage gerade, dass das wirklich in Jerusalem stattfinden wird. Ich glaube, die werden von der EBU so ein bisschen Druck kriegen, dass sie das nicht direkt in Jerusalem machen werden. Weil das halt auch vom politischen Signal halt auch doch ein bisschen komisch wäre. Und es gibt ja leider auch so ein paar Länder, die sagen, nee, wir wollen nicht. Oder beziehungsweise es gibt da so Protestbewegungen, die wir nicht weiter kommentieren wollen. Aber es ist, ich glaube nicht, dass es Jerusalem wird. Aber ich glaube, Schreiber hat nur gesagt Israel, ne? Ich glaube, Jerusalem hat er, glaube ich, nicht gesagt. Doch, ich glaube Jerusalem. Ja, doch, wir stellen euch das mal in die Shownotes. Ja, er hat es auf alle Fälle Jerusalem gesagt. Ja. Aber er freut sich auf Jerusalem. Und das glaube ich halt, wirklich nicht, dass es in Jerusalem stattfindet. Naja, er ist ja auch in der Reference Group. Also das ist ja so eine Art Lenkungsausschuss dann, die über sämtliche so, ich sag mal, tagesaktuelle Sachen rund um den ESC irgendwie entscheiden. Vielleicht hat er ja mehr Infos als wir jetzt irgendwie vielleicht, dadurch, dass er da ein bisschen ganz nah da irgendwie halt dran ist. Zitat, ich freue mich auf Jerusalem. Das ist das Zitat auf eurovision.de. Okay. Kam am 6.6. Vielleicht will er ja da in Urlaub fahren, kann ja sein, dass er da. Also, Herr Schreiber, ich glaube nicht, dass es in Jerusalem stattfindet, deswegen, wegen der politischen Lage, deswegen, wir können gerne wetten darüber vereinbaren, ob es Jerusalem wird oder nicht. Ich glaube es nicht. Ja, er hat ja letztes Mal schon gesagt, 2018 kommt Deutschland in die Top 10, hat er ja auch recht behalten. Also, ja. Vielleicht hat er da ja auch recht. Also, vielleicht sollte man da jetzt im Moment nicht so mit ihm wetten. Aber ich wette gerne, ich glaube wirklich nicht, dass es Jerusalem wird. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man doch wahrscheinlich Tel Aviv doch eher in den Fokus rücken wird, weil das wahrscheinlich auch so ein bisschen die Stadt ist, die man auf anderen Ländern gut verkaufen kann und sagen kann, hey, das ist nicht die Hauptstadt, beziehungsweise nicht die gewünschte Hauptstadt, sondern die Stadt, die halt auch bekannt ist und durchaus auch Möglichkeiten hat, diesen Contest auszutragen. Ja, also es hängt ja immer ein bisschen auch von, also meistens ist es ja so, es steht und fällt ja eigentlich immer so mit den Hotelkapazitäten auch. Mhm, ne? Genau. Und ich glaube, daran hängt das dann nachher auch, ob es dann vielleicht auch in Jerusalem und Tel Aviv, also wir können es ja kurz mal anschneiden, also es gibt halt so Leute, die sich auch vielleicht ein bisschen besser auskennen mit dem ESC, die eben schon sagen, ja, es könnte schwierig werden, weil schon einige Länder so zumindest, oder ich sag mal, einige Gruppen in den Ländern irgendwie angekündigt haben, das zu boykottieren, weil das entweder, dass die Regierung dann jeweils auf die Sender irgendwie Druck ausüben und sagen, das macht ihr jetzt nächstes Jahr mal nicht. Ich glaube aber, das ist ein Strohfeuer. Also ich habe es jetzt noch so in den letzten Jahren noch nicht so weiter erlebt, dass gleich gesagt wird, oh, wir boykottieren. Aber es gibt ja so Stimmen aus Schweden. Ich glaube, Irland ist da ja irgendwie. Island auch. Island ist, glaube ich, ganz gut davor. Da weiß ich manchmal nur nicht, liegt es daran, dass sie die letzten Jahre immer im Semi rausgeflogen sind, dass sie dann jetzt mal einen Vorwand haben. Also, aber ich glaube, die Länder sind ja schon irgendwie darauf angewiesen, diese einschaltquotenstarken Sendungen auch in ihren Programmen irgendwie auch dann zu bringen. Also, ich weiß das irgendwie nicht. Und bei Schweden, ehrlich gesagt, Schweden hat, glaube ich, nicht so ein gutes Verhältnis zu Israel, aber dadurch, das kommen wir ja gleich noch drauf, dadurch, dass die Schweden jetzt auch schon irgendwie anfangen, da auch so Leute, Komponisten einzuladen und Leute einzuladen, sich zu bewerben fürs Melodiefestivalen, glaube ich, ist das vielleicht eher so ein Strohfeuer. Und also ich meine, sie haben ja 1999 in Israel gewonnen. Also vielleicht, ne, also von daher ist jetzt Jerusalem bzw. Israel jetzt nicht ein schlechtes Pflaster für Schweden. Ja, da war natürlich vor 20 Jahren irgendwie auch noch der Wettbewerb unweit kleiner. Ich glaube, da gab es ja nur das Finale, da gab es ja noch nicht mal die Semis. Das wird natürlich irgendwie auch noch, also so ein ESC heutzutage auszurichten, ist ja schon noch eine ganz andere Nummer als vielleicht vor 20 oder 30 Jahren. Aber werden wir sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird sich wieder bei den 42 oder 43 Ländern einpendeln. Ich glaube, selbst Russland will ja nächstes Mal auch wieder dabei sein, obwohl sie ja so gnadenlos gescheitert sind. Also Gott sei Dank, finde ich. Ja, könnte jetzt auch nochmal die Türkei wieder langsam mal wieder aus der Schmollecke rauskommen und mitmachen. Das glaube ich nicht. Du weißt doch, die wollen doch, die mögen diese Big Five-Regelung nicht. Von daher glaube ich nicht, dass sie sagen, dass sie wieder mitmachen. Ich glaube auch, das liegt auch eher an der türkischen Regierung, dass sie meinen, sie wollen nicht. Ich glaube, der Sender selber hätte schon Lust dazu. Ich glaube, da gibt es auch ich habe auch viele positive Stimmen mal gelesen, dass eigentlich viele Künstler das gerne möchten, aber der türkische Sender sagt, TRT sagt, nee, das wollen wir nicht. Beziehungsweise die Regierung sagt, nee, das wollen wir nicht. Ja, also wir warten mal ab. Also ich glaube, wenn wir Näheres wissen, dann werden wir, glaube ich, in der nächsten oder übernächsten Folge dann mal ausführlich darüber reden, wie es halt ausschaut. Ja, wir werden mal gucken. Also, ach ja, und es liegt natürlich auch dran, muss man ja auch nochmal sagen, dass man muss ja mittlerweile schon irgendwie eine Halle bringen, wo man mindestens 10.000 Zuschauer irgendwie halt unterbringt. Daran hängt es ja auch manchmal. Und diese Halle muss ja auch immer gut 6-7 Wochen irgendwie auch bereitstehen, ne, für Technikaufbauten, Proben. Also es gibt ja sogar Vorproben, wo irgendwelche Musikstudenten dann irgendwie so die Teilnehmer, so also die Meme beamen, damit man dann schon mal so das Licht einrichten kann oder die Kamera. Die singen aber auch, ne? Die singen auch und so, damit man eben halt so da wirklich auch. Und dann gibt es halt dann diese 2-Wochen-Proben irgendwie auch. Das ist halt alles sehr, sehr aufwendig. Das ist ja auch immer hier in Deutschland, wenn das mal wieder stattfindet, so ein Problem, weil halt diese Hallen sind halt schon sehr lange im Voraus irgendwie halt ausgebucht. Und daran wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen irgendwie halt hängen. Also, aber die werden das schon machen. Also wir haben schon ganz andere Länder gesehen, wo man auch erst dachte, das wird nicht stattfinden. Siehe Ukraine, genau. Wo das dann so, wo die im Februar, März noch nicht so ganz genau wussten, ob sie eigentlich das Ding überhaupt stattfinden lassen. Es hat dann doch irgendwie geklappt. Ja, also ich glaube, das wird, glaube ich, ganz gut. Wollen wir mal den nächsten Schritt machen und nach Deutschland gehen? Gerne. Der NDR hat jetzt bis zum Ende des Monats, also bis zum 31.07., heute haben wir den 7.07., bei der Aufzeichnung zumindest, können sich Künstler und Künstlerinnen und auch Komponisten mit Titeln bewerben und dann wird ein Verfahren stattfinden. Wie das genau stattfinden soll, wissen wir noch gar nicht, ne? Also wir wissen noch nicht genau, wie das stattfinden wird. Wir wissen nur, dass es ein ähnliches Konzept sein soll, wie wir es jetzt dieses Jahr noch hatten, 2018. Mehr wissen wir gar nicht, also es ist wahrscheinlich anzunehmen, dass sie diese Panel-Geschichte vielleicht wieder machen. Ja. Die Jury ist wahrscheinlich wieder das Jury-Panel. Also ich schätze mal, sie werden noch ganz gewaltig an der Show irgendwie schrauben müssen, weil die war ja doch sehr unterirdisch, also sowohl an den Moderatoren, die sie bitte mal auswechseln sollen. Ich glaube, es gibt auch beim Radio bestimmt genug Talente, die das auch könnten. Also würde ich mal ein Casting innerhalb der ARD mal irgendwie machen und also ich sag's ja immer wieder, Alina Stiegler und Stefan Spiegel sollten das nächstes Mal machen. Die haben das beim Songcheck so geil gemacht, dass man das, glaube ich, auch gut in die Show übertragen könnte, dass man, dass die sozusagen Songcheck irgendwie halt machen und dann sozusagen geht das dann davor irgendwie auch in diese Runde. Also die beiden haben das einfach super lustig, super locker irgendwie halt gemacht und das ist jetzt auch kein Quatsch, den ich erzähle. Also ich finde, das sollten die beiden wirklich mal machen, das sollte sich der NDR vielleicht wirklich mal überlegen. Also neue Gesichter schaden nicht. Auch so sehr ich Barbara Schöneberger mag, aber ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann sie irgendwie nicht mehr beim ESC sehen, weil sie hat zwar einen Humor, aber manchmal kann ich mit diesem Humor nicht mehr ganz so viel anfangen. Deswegen finde ich zwei neue Gesichter, die vielleicht auch noch ein bisschen neu sind und noch nicht so bekannt sind. Das hatten wir ja auch schon. Ich meine, wir hatten ja bei unser Star für Oslo. Na gut, Oppenhövel war jetzt nicht ganz unbekannt, aber die WDR 1 Live-Moderatorin hat das ja ganz gut gemacht. Sabine Heinrich, ne? Die haben das ziemlich gut gemacht, die zwei, von daher. Ja, da hat man ja damals auch ziemlich rumgezetert, warum hat man die jetzt genommen und so. Und sie hat das nachher mit dem Oppenhövel wirklich richtig geil gemacht. Und ist ja innerhalb so, zumindest in der Radiolandschaft, in der ARD, ist sie ja mittlerweile eine Größe. Und das hat ihr also nicht geschadet. Und sie hat das wirklich auch hervorragend gemacht. Und sowas in der Richtung könnte man ja beim deutschen Vorentscheid auch irgendwie wieder machen, finde ich auch. Ja, außerdem hatte ja sie auch dann noch eine Sendung, glaube ich, beim WDR. Also eine Talksendung, glaube ich. Also sie hat da sowieso ein paar Sachen gemacht dann auch. Von daher ist das für viele noch ein Sprungbrett. Und für Oppenhövel war es auch ein Sprungbrett in die ARD. Genau. Der hat ja damals irgendwie immer bei ProSieben auch diese Raab-Shows alle dann irgendwie immer moderiert. Das hat er ja auch schon sehr, sehr souverän immer auch gemacht. Da musste man um. Ja, neulich war ja Barbara Schöneberger auch bei Fest und Flauschig mal irgendwie zu Gast und dann redet sie ja auch irgendwie so über Jobs und so weiter, ob ihr irgendwas peinlich wäre. Ihr ist nichts peinlich und dann sagte sie eben halt auch so sinngemäß, naja gut, das ist dann halt auch ein Job, wo ich dann irgendwie auch funktioniere muss und so. Und das, finde ich, ist dann manchmal bei den Eurovisionssendungen, die sie dann da moderiert, das merkt man auch. Also es ist immer die Frage, sicherlich hat es auch einen Wert, einen Moderator zu haben, der jetzt nicht unbedingt jetzt so der Voll-Hardcore-Fan irgendwie des ESC irgendwie auch so ist. Das ist halt auch irgendwie so wie Jan-Ola Sand, der große Supervisor des ESC, irgendwie ja auch mal sagt, er ist kein ESC-Fan. Das macht natürlich in so einem Job irgendwie auch Sinn, dass jemand dann auch so ein bisschen von außen drauf guckt und sagt irgendwie, ja, das geht und das geht nicht. Aber es muss halt schon, also nicht jetzt so in, also ja, teilweise macht Frau Schöneberger das dann, zieht es dann auch gerne so ein bisschen ins Lächerliche und weiß nicht, ob das immer so der richtige Weg ist, um ESC wirklich auch nach vorne zu bringen. Und, der Terry Wogan des deutschen Fernsehens. Ja, so schlimm nicht. Also so schlimm nicht, aber es ist schon. Die weibliche, ja. Terry Wogan. Ja. Das wäre gemein, das ist jetzt gemein, ja, gesagt, aber, das, aber also, das ist so schlimm jetzt nicht, da hast du recht. Für die Leute, die es jetzt nicht wissen, Terry Wogan war ja der langjährige Kommentator der BBC und der hat, ja, man weiß immer nicht so ganz genau, aber wirklich den ESC gehasst hat, jedenfalls. Hat er dann schöne oder nicht so schöne böse Kommentare über den ESC gemacht und das hat natürlich dann immer so ein bisschen den, ja, den Blick der Briten auf diesen Wettbewerb so ein bisschen verstellt und dementsprechend trashig wird das heute auch in UK irgendwie halt auch angesehen. Hat nicht unbedingt zum Renommee des ESC in Großbritannien beigetragen. Obwohl, es ist besser geworden. Es hat sich so ein bisschen gewandelt. Sie machen jetzt mal wieder einen Vorentscheid. Nach vielen Jahren der internen Auswahlen haben sie jetzt in den letzten 2-3 Jahren ja auch Vorentscheide gemacht, die auch ganz okay waren. Es war jetzt nicht alles Mist. Von daher, darauf kann man aufbauen. Ob das dann halt, wie das dann im nächsten Jahr läuft, werden wir ja sehen. Das wissen wir ja nicht, ob es Eurovision You Decide dann so in der Form noch geben wird oder wie auch immer man das machen wird, aber ich glaube, da kann man auf Dauer erstmal anknüpfen und da kann man sich erstmal entwickeln. Ja. Naja, bei Deutschland ist halt so, wir warten mal ab. Also mir persönlich sind ja immer vor allem eigentlich gar nicht so sehr so ein Showformat wichtig, sondern die Songs. Ich hoffe jetzt, dass der gute Platz von Michael Schulte auch dazu führt, dass tatsächlich auch von sich aus etablierte deutsche Künstler sich auch melden. Ja, und da eben halt dann auch was dazu beitragen, dass wir auch eine gute Line-Up haben. Also ich sag mal so, im letzten Jahr war ja dann letztendlich Michael Schulte auch wirklich der Beste. Richtig. Und da hat das Publikum und die Jurys und so weiter haben sich dann natürlich auch sehr, sehr gut entschieden für einen guten Künstler. Und das ist ja nochmal alles gut gegangen. Aber wenn das jetzt halt nicht gut gegangen wäre und man hätte eine der anderen ehemaligen Casting Sängerin da genommen, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger geworden. Ne? Selbst bei Vox Club, da würden mich Leute wahrscheinlich für schlagen, aber ich glaube, da wären wir auch ziemlich an der hinteren Tabelle gelandet. Ja, also mittlerweile muss ich dir recht geben. Also ja. Ich fand am Anfang, das war eine andere Farbe und habe ich auch so gedacht, ja, und dieses, ja, so bayerische und so weiter, das ist das, was man eigentlich so stereotyp von uns Deutschen irgendwie auch verlangt. Und auf dieser Klaviatur spielen wir jetzt mal mit denen. Aber der Song war dann doch sehr, sehr anbiedernd und sie sind sich ja selber gar nicht treu geblieben. Das war ja irgendwie auch so ein bisschen das Problem. Nee, es gibt sogar eine WM-Version von Ich mag die so. Ja. Also daran sieht man auch, die haben auch so ein bisschen wirklich damit gerechnet, sie werden auch für Deutschland irgendwie antreten und dann hätten sie auch die volle Marketingmaschinerie irgendwie angeworfen und das merken halt die Zuschauer auch irgendwie, dass das irgendwie alles nicht ehrlich gemeint ist. Und nicht echt, das ist nicht echt. Ja, das merkt man leider, das mag, also die sind, man muss dazu sagen, sie sind ja auch nicht mal Bayern. Bayer. Also die sind ja alle, die sind ja so zusammengecastet, ne? Ja, ja, genau. Das sind alles ehemalige Musical-Darsteller teilweise. Also es ist alles so nicht echt. Ja, so aus der Torte irgendwie, ne? Genau, genau. Yeah. Und das ist halt, fand ich halt auch schwierig, dass sie dann halt in dem Vorentscheid waren, oder beziehungsweise, weil man das ja auch so hochgehypt hat, bei vielen Fanseiten, auch bei vielen Blogs, und das hat mich so ein bisschen gestört, dass das einfach, weil ich genau wusste, das kann nicht funktionieren, und mir wurde ja recht gegeben. Also, ja, und daher, ja. Also das ist halt irgendwie, ja, also es ist ja, es hätte ja noch mal Jutje Jongen, ne? Also das ist ja irgendwie. Ja, genau. Ne? Also insofern ist es, glaube ich, auch, ist es auch müßig und jetzt guckt man nach vorne und ja, wir haben ja auch schon des Öfteren mal gesagt, macht mehr Sendungen und so weiter irgendwie. Wir warten jetzt mal ab. Ja, aber ich fand jetzt gut, also es war, glaube ich, wirklich erst eine Woche, also in der Woche nach dem Finale ging das schon los, dass sie dann auch einen Aufruf gemacht haben. Das fand ich schon mal ganz gut, weil das zeigt mir, der NDR will jetzt da auch nicht Zeit verlieren. Und die Zeit kann ja, wenn man sowas organisiert, auch sehr, sehr kurz sein. Das wird ja wahrscheinlich, ja, jetzt Ende Juli ist ja zu Ende. Dann werden die sich wahrscheinlich irgendwie im August, September wird vielleicht dann irgendwie wieder der Aufruf für das Panel sein, wenn sie das so weitermachen wollen. Die müssen ja auch erstmal dann zusammenkommen und sich alles anhören und so weiter. Muss man mal sehen. Also insofern, glaube ich, wird das spannend. Und man muss mal gucken. Also jedenfalls, man hat so den Eindruck, sie haben ein bisschen die Kurve gekratzt und jetzt hoffe ich mal, dass jetzt, jetzt muss man natürlich noch mal einen Schritt weitergehen und darf sich nicht auf diesem Erworbenen dann so irgendwie halt drauf ausruhen, aber ich würde mal sagen, das werden sie sicherlich auch nicht tun. Ich glaube, man hat schon vielleicht jetzt langsam mal das Ansinnen, vielleicht mal in den nächsten Jahren doch mal irgendwie auch das Ding mal wieder zu gewinnen. Also es wird ja langsam vielleicht mal wieder Zeit. Also vielleicht schaffen wir es ja irgendwie nach 10 Jahren, also 2020, dass wir da mal irgendwie den ESC mal wieder nach Deutschland holen. Wäre natürlich eine feine Sache. Ne? Na, immerhin können wir jetzt Songs inszenieren, jetzt müssen sie nur noch die Sendung inszenieren. Mhm. Ja? Mhm. Genau, das ja. Würde ich mal auch sagen. Gut. Ja, wer noch die Kurve gekratzt hat, ja genau. Gekratzt, die Kurve gekratzt. Die Frankreich Kurve ist gestorben? Nein, also geht, Frankreich. Genau. Frankreich will ja dieses Konzept Destination Eurovision ja wieder aufleben lassen. Ja, was Dennis, mich freut. Was hat das damit freut, auf sich? Was mich freut, denn es gibt ja, die machen ja 3 Sendungen. Es gibt, glaube ich, so ein Komponistenpool, wo sich verschiedene Komponisten beinhaltet sind. Und aus diesem Pool wurde, glaube ich, auch ausgewählt, ne, wenn ich mich nicht ganz irre. Und da waren dieses Jahr, muss man ja sagen, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut. Da muss man das französische Fernsehen mal loben für sehr, sehr viele gute Songs und Künstler dabei, wo ich gesagt habe, macht das bitte weiter, und sie machen jetzt diesen Vorentscheid weiter. Ich denke mal, sie werden noch ein bisschen an der Sendung herumschrauben. Das hoffe ich noch so ein bisschen, dass sie noch so ein bisschen die Bühne noch ein bisschen verändern und die Abläufe noch ein bisschen optimieren. Aber es war richtig gute Musik dabei und es hat richtig Spaß gemacht, diesen Vorentscheid zu schauen. Man konnte es ja auch im deutschen Kabelfernsehen sehen, was mich so ein bisschen gewundert hat. Die waren natürlich so schlau, dass auch bei diesem französischen Sender, der halt, ich glaube weltweit es gibt oder es gibt so einen TV Monde, der, glaube ich, irgendwie dann so ein Welt, so wie BBC World gibt es ja, glaube ich, auch irgendwie so in der Richtung ist das, genau. Mhm. Und da hat man halt auch den Vorentscheid ausgetragen. Ich glaube, das war nicht dumm, das zu tun, weil man dann halt auch direkt den Fernseher anschalten kann. Ja, also technisch waren sie auch gut aufgestellt. Ja. Also bei Facebook konnte man den Livestream sehen, man konnte es im Fernsehen gucken. Es gab auch im Internet, glaube ich, irgendwie auch einen Livestream, also man konnte es außerhalb von Frankreich auch gut verfolgen, und das zeigt ja auch, dass Frankreich sich da auch international, also der Trend ist ja auch so ein bisschen, hatten sie ja in Frankreich auch eine internationale Jury dann auch, die auch ein bisschen mitbewerten können und so weiter irgendwie, das ist schon ein guter Trend, weil letztendlich muss ja nachher auch ganz Europa irgendwie sagen, finden sie gut oder nicht gut, und Madame Monsieur war auch nicht unbedingt meine erste Wahl irgendwie. Nee, meine auch nicht. So, deswegen sind sie vielleicht auch so nachher im Mittelfeld auch gelandet, weil das haben vielleicht viele ähnlich gesehen. Aber Frankreich hat ja auch ganz, ganz böse Durststrecken irgendwie miterlebt, mhm, und sind jetzt in den letzten Jahren irgendwie auch mit Amir 2016 und so auch sehr gut irgendwie platziert gewesen. Also das ist schon, und man muss sich, das ist ja ähnlich wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Es gibt halt keine kleinen Länder mehr. Die kaufen sich dann auch irgendwo, entweder in Schweden oder sonst wo, irgendwie gute Komponisten ein und starten da auch mit sehr, sehr guten Titeln, die international auch gut standhalten. Und deswegen kann man nicht mehr sagen, irgendwie, Georgien oder Albanien oder so, was wollen die denn hier? Die haben doch gar keine Musik, sondern die machen ja auch richtig gute Sachen. Und da müssen sich die großen Länder, die Big Five, da auch wirklich ein bisschen anstrengen. Und das hat Frankreich auch, finde ich, getan. Das, sehr gut gemacht. Ja, vor allem auch, aber auch französische Komponisten waren da sehr viele dabei. Also das hat das auch ausgemacht. Es war sehr, sehr gute Musik, sehr, sehr auch international, internationale Musik, die halt auch sehr, sehr gut funktioniert hätte. Ich hätte, glaube ich, 3, 4 oder 5 Songs da gehabt, die ich hätte gesagt, das kann zum ESC fahren, das kann zum ESC fahren. Und das hat auch diese Sendung ausgemacht, dass man da halt so viel, und es hat auch Spaß gemacht, das zu gucken. Das hat vor allem beim deutschen Vorentscheid so ein bisschen dann gefehlt, weil irgendwie war, die Musik war nicht ganz beschissen, aber es war halt irgendwie nicht so rund. Das war irgendwie nicht rund, die Sendung. Und deswegen gibt es da auch sehr, sehr viel Kritik von mir, wo ich dann sage, man muss halt echt ein bisschen was machen. Und das haben die Franzosen gut gemacht. Und die haben da gezeigt, dass man mit wenig Mitteln, also auch mit wenig Bromborium, weil so perfekt die Sendung war jetzt auch nicht. Man kann sich auch über die Moderation streiten und so, aber von der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, war es gut gemacht. Und nicht langweilig, es hat unterhalten. Das hat mir bei der deutschen Vorentscheidung gefehlt. Ja, also ich sag mal, wenn man beim deutschen Vorentscheid schon irgendwie dann den Riesenpimmel der Bühne ja, dann irgendwie schon thematisiert, ja, dann kannst du eigentlich auch schon ausschalten, ne? Ja, also genau. Das war dann halt auch irgendwie, nee, aber muss auch sagen, das war wirklich, ich habe ja das mal irgendwie, was war das, 2014, wo sie da die Twin Twin ja da irgendwie hingeschickt haben. Und Mustache, genau. Ja. Und da standen auch nur 3 Songs zur Auswahl und da war wirklich die Auswahl zwischen Cholera und Pest, ne? Und vielleicht noch Fleckfieber oder keine Ahnung. Und das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und ja, ich weiß gar nicht, im Finale standen nachher auch irgendwie, ich glaube, 12 Titel. Nö, ich glaube, bei mir war es bestimmt über die Hälfte, wo ich sagte, wow, das kann ich mir gut vorstellen. Also vor allen Dingen, die haben ja da diese Entwicklung der Künstler auch so ein bisschen über die Semifinals mitgemacht. Im Semifinale ging es erstmal nur um den Song und um den Künstler. Und dann haben sie ja im Finale dann noch sozusagen auch eine Performance irgendwie dazugebaut mit entweder Tanzeinlagen oder Deko oder keine Ahnung. Und da trennte sich auch so ein bisschen die Streu vom Weizen und das macht ja auch ganz viel aus. Und es war auch ein unterhaltsamer Abend. Also es war wirklich, es konnte man, also nun bin ich des Französischen auch nicht so mächtig. Das ist ja dann oft so, wenn man dann die Vorentscheide auch aus Island oder so, dann kann man das ja, man kann dem als ESC-Fan dann schon folgen, weil man so ungefähr weiß, was jetzt, wie das so abläuft. Aber wenn dann die Musik auch noch ein bisschen auch unterirdisch ist, dann wird es natürlich auch sehr, sehr zäh, weil wir uns das natürlich auch gerne für euch dann irgendwie angucken, damit wir euch sagen können, wo muss man hinschauen, in welches Land und in welches Land muss man nicht hinschauen. Deswegen tun wir uns das so den einen oder anderen Vorentscheid auch mal an, wo man so sagt, oh, den würde ich mir unter normalen Umständen vielleicht auch nicht irgendwie angucken. Aber das hat wirklich Spaß gemacht, da kann man eigentlich auch nur hoffen, dass es eigentlich nochmal so eine Qualitätssteigerung gibt und nochmal irgendwie mehr Spaß macht. Weil die französische Musikszene ist atemberaubend, es gibt richtig gute Sachen, teilweise die ich auch so in meiner Sendung, ich habe noch eine Sendung über skandinavische Rock- und Popmusik, aber ich versuche auch so ein bisschen auszuschweifen und habe auch schon verschiedene andere französische Künstler dort vorgestellt und es gibt richtig, richtig gute Musik in Frankreich und ich hoffe, dass dadurch, dass man diese Plattform dort schafft, vielleicht auch mal solche Künstler sich dort anmelden und sagen, ich möchte gerne noch internationaler sein und möchte mich halt gerne noch europaweit und darüber hinaus promoten und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die France 2 ja schaffen kann, dieses Format auf Dauer zu etablieren, wenn man das vernünftig macht und das bisher haben sie ja den Start dafür schon gut hingelegt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir zum Mutterland des ESC. dem Mutterland der Vorentscheide. Und, also ich sag mal so, die lieben Schweden können Fernsehen, das können sie. Sie können diese Unterhaltung sind extrem gut, auch teilweise lustig. Was sie dieses Jahr nicht gekonnt haben, ist die Musikauswahl, weil die war unterirdisch. Und wenn man nur irgendwie die zweitwenigsten Punkte von den Zuschauern bekommt, dann sollte man sich schon fragen, was müssen wir ändern an diesem Vorentscheid? Die suchen ja jetzt auch schon, ne, wenn ich das mitgekriegt habe. Also es sind jetzt Komponisten eingeladen und bewerben kann man sich zwischen dem 31. Oktober und dem 17. September. Na, okay. Das sind wohl wahrscheinlich auch weltweit. Also da ist, glaube ich, jetzt nicht, es gibt ja so in Island zum Beispiel, da muss, glaube ich, der Komponist oder so seit 3 Monaten, glaube ich, da leben oder wie auch immer. Da ist es ja ein bisschen schärfer. Aber in Schweden kann, glaube ich, jeder kommen. Also es kommen ja auch manchmal, also Christa Siegfrieds aus Finnland hat das ja auch schon mal probiert. Oder dieses Jahr aus Polen, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, die hatte sich ja auch irgendwie beworben. Also da sind schon Margareta, genau, richtig. Und ja, also was wollen wir vermuten? Ich denke mal, es wird wieder so eine Tournee durch schwedische Städte geben. Wie immer, die Konzepte sollten sie definitiv nicht ändern, aber sie müssen halt die Auswahl der Musik, was sie bisher gewählt haben oder was halt der schwedische Sender SVT ausgewählt hat, ich glaube, noch mal ein bisschen überdenken. Aber vom Format her kann man den Schweden eigentlich nichts nachsagen. Sie machen eine sehr, sehr gute Show. Es ist immer tolle Stimmung. Ich habe mir selber schon überlegt, mal da hinzufahren, weil es einfach eine tolle Show ist, die du auch als Nicht-Schwede verstehst. Ja? Und das ist halt das Spannende. Und es ist teilweise, gut, die Musik hat ein bisschen nachgelassen, aber die Show ist mega geil. Also in den ganzen Stadien, wo sie immer unter, oder in den ganzen Hallen, wo sie immer jedes Jahr sind, das ist schon extrem viel Aufwand, diese Städtetour, beziehungsweise ja, diese Städtetour. Es ist schon immer mega aufwendig. Und ich muss sagen, das ist auch gut gemacht. Aber ob dieser Vorentscheid würde nicht so, muss ich auch mal sagen, weil es ja immer gerne Rufe gibt, dass wir doch gerne Melodiefestival in Deutschland haben sollten. Ich glaube, das würde bei uns nicht so funktionieren, weil die Schweden halt eine andere Mentalität da haben. Und ich glaube ja auch über 80% der Schweden ja den ESC gucken. Ja. Und deswegen ist das halt auch nochmal eine andere Nummer. Weil es ist halt für die Riesenparty, wenn dieses Melodiefestival stattfindet. Und das kriegen wir, glaube ich, bei uns so einfach noch nicht hin, da wir noch nicht eine Marke und diese Euphorie hinbekommen haben. Ja, ich glaube, dieses Melodienfestival ist so ein bisschen so ein schwedisches Wetten, das so in mehreren Shows hintereinander so. Und man sieht das ja auch im Publikum, wenn dann halt dann diese Drahtkameras dann irgendwie übers Publikum, es sind auch viele Familien mit Kindern dann auch da. Die sind ja immer sehr überschaubar. Das geht, glaube ich, immer nur so gerade mal so 1,5 Stunden, so eine Sendung. Das Finale geht ein bisschen länger, aber so, das ist halt dann immer überschaubar, geht immer um 20 Uhr los bis 21.30 Uhr und dann hat man dann meistens, ich glaube ja immer, 2 kommen weiter und ich glaube, einer oder zwei sind, glaube ich, immer in diesem Anderchasen irgendwie. Genau, zwei sind im Anderchasen, ja. Da gibt es genau. Dann immer noch, also es gibt so Vorrunden und es gibt immer eine Sendung so unter dem Motto, ja, wir fanden den Song noch nicht ganz so toll, den legen wir nochmal zurück und hören uns den später noch einmal an. So ist diese Sendung eigentlich dann gedacht. Gibt es, glaube ich, auch erst seit ein paar Jahren diese, und ich glaube, der Robin Stjernberg war, glaube ich, mal im Anderchasen. Genau, das ist der Erste, der da auch da dort gewonnen hat, ja. Ja, genau. Und der dann 2013 für Schweden angetreten ist und der kommt aus dieser Show. Und wenn es die nicht gegeben hätte, wäre er dann halt nicht dabei gewesen. Und das ist, glaube ich, schon mal eine gute Idee. Naja, und dann ist es ja halt auch so, ich glaube, dass Christa Björkman ist ja der Produzent dieser Show, selber mal 1992 mal angetreten beim ESC. Nicht besonders erfolgreich. Der ist ja jetzt letztes Jahr, glaube ich, 60 geworden. Irgendwann will er, glaube ich, in 2-3 Jahren aufhören und er will mindestens einmal noch für Schweden gewinnen. Also der Druck ist sehr hoch und wir werden mal sehen. Also, aber das lässt sich auch immer gut verfolgen. Also die haben dann auch so eine Website, wo man sich dann den Stream angucken kann. Und eine App, muss ich sagen. Du kannst als Nicht-Schwede diese App benutzen und dann auch ganz, ganz einfach auf verschiedenen Streaming-Geräten dir den Stream dann von SVT auch ansehen. Ohne dass du irgendwas Großes hinkriegen musst und einfach nur auf eine Taste drücken und dann hast du das Bild auf dem Fernseher. Also das mache ich immer so und es ist schön einfach. Das Einzige, was mir noch fehlt, weil die das hier jetzt schon teilweise machen, ist zum Beispiel, dass sie bei Twitter jetzt auch auf Englisch twittern, während des Melodiefestivals. Was noch interessant wäre ein englischer Kommentar. Dass man einen Stream hat mit englischem Kommentar. Das wäre jetzt noch die Serviceleistung, die sie noch hinkriegen müssten. Und dann wäre es perfekt, weil das ist ja, hat ja, diese Melodie hat ja auch eine Reichweite, auch europaweit. Ich glaube, das wissen sie auch, dass sie da so eine Sendung haben, die sehr gut auch in anderen Ländern ankommt. Und das wäre halt nochmal schön, so einen Kommentar auf Englisch zu haben. Ja, ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob wirklich so viele Leute sich den Stream wirklich angucken. Und dass man da irgendwie sagt, da noch extra einen Kommentar zu machen in Englisch. Ich kenne die Zahlen da jetzt nicht, aber das ist ja dann schon auch irgendwie, glaube ich, so eine Sache, die da auch berechnet werden muss. Aber ich würde es auch schön finden. Also insofern wäre das irgendwie eine feine Sache. Ja, das wäre, oder irgendwie Untertitel. Ich meine, man bekommt ja selbst bei der ARD hin, dass man irgendwie automatisch Untertitel hinbekommt auf Englisch oder auf Deutsch zumindest, ne? Dass man das halt direkt 1:1 untertitelt. Das wäre ja denkbar. Ich meine, die Technologie. Die haben ja richtig so eine hier in der ARD auch solche Redaktionen, die dann eben halt auch so Untertitel auch live irgendwie halt dann dazu machen. Das wäre halt nicht so aufwendig und man müsste halt irgendwie extra Stream dafür anbieten und man könnte einfach sagen, wenn ihr den haben wollt, klickt den einfach an, habt dann auch einen Untertitel auf Englisch. Ja. Aber es was halt muss natürlich dann beim schwedischen Fernsehen auch da sein, so eine Redaktion, die das dann macht. Ne? Das ist halt dann irgendwie. Aber die machen das so, was das Technische angeht und auch so. Ja, bei den schwedischen Vorentscheid ist es auch so, die machen es ja auch mit so einem Augenzwinkern, nehmen sich ja dann auch nicht so ganz so ernst. So, der Deutsche macht es ja gerne sehr notariell und das muss ja alles seine Ordnung haben und so weiter. Irgendwie, es wird dann leicht humorlos. Und die Schweden können das schon so auf ihre Art irgendwie so ein bisschen so Augenzwinkern. Die können gut, sehr, sehr gut über sich. Die können sehr, sehr gut über sich selber lachen. Mhm. Das ist immer, auch vor allem schwedische Teilnehmer, die ziehen sich meistens dann selber durch den Kakao. Ne, Anna Buck hatten wir letztes, glaube ich, mal, ne, die dann irgendwie irgendwelche Sachen zitiert hat, irgendwelche Sachen vorgelesen hat in irgendeinem komischen, oder diese Werbung, die sie gemacht hat, ne, Anna Buck, wo sie dann irgendwie mit Föhnfrisuren und also was, das war sehr lustig. Also da geben die sich immer sehr viel Mühe, dass man sich dann nicht ganz so ernst nimmt und auch viele schwedische Teilnehmer, Charlotte Pirelli zum Beispiel, die sich ja auch selber mit einer Parodie von einem Helene Fischer-Song selber durch den Kakao gezogen hat. Also die nehmen sich halt wirklich nicht selber ernst. Und das finde ich halt sehr, sehr sympathisch. Dass ja, man da halt in diesem auch so Jahr war das doch auch irgendwie. Benjamin Ingrosso ist ja sehr weit gewotet worden von der Jury und hat ja dann, glaube ich, nur 24 Punkte von den Zuschauern irgendwie bekommen. Und dann hat er irgendwie ein Bild von seiner Postkarte gepostet, wo er so ein Selfie macht, im Hintergrund eine große Wiese, wo zwei andere irgendwie auf der Wiese saßen. Und dann hat er wohl irgendwie drunter geschrieben, ich feiere jetzt mit all meinen Votern sozusagen. Und da hat er dann selber noch sich so ein bisschen lustig genommen. Und das finde ich, sowas finde ich immer klasse. Also das ist halt schon, ja, es ist halt auch nur Unterhaltung, wie man immer so schön sagt. Ne? Ja, Stefan Raths Credo, ne? Ja, genau. Er hat ja genau gewusst, es ist halt nur Unterhaltung. Der ESC ist nur Unterhaltung. Nichts anderes. Ja, und das werden wir jetzt ein bisschen beobachten. Ich habe uns jetzt schon auf unserer Seite www.escgreenroom.de, wir hatten ja im letzten und im vorletzten Jahr auch schon immer so eine Live-Tabelle mit allen Teilnehmern des Eurovision Song Contest. Und da habe ich jetzt schon mal so die ersten bestätigten Teilnehmer aufgeschrieben. Da sind dann auch so ein paar Links irgendwie auch zu der Website des jeweiligen Senders. Dann kann man ein bisschen mitverfolgen, was die so planen oder so. Es ist nicht immer vollständig, weil es ist immer auch so im Internet, so wer hat jetzt wirklich bestätigt. Aber das Weitestgehende, das, was man so weiß, das habe ich da schon mal eingetragen und halte das ein bisschen dann auch aktuell. Und was wir natürlich in der nächsten Saison oder in dieser Saison auch dann wieder bereithalten wollen, wenn die Vorentscheidsaison ist, braucht ihr nicht irgendwie krampfhaft bei Twitter oder so nachzufragen, wo finde ich den Stream zu dem und dem Vorentscheid, den werden wir jetzt auch wieder anbieten. Und zwar oben auf unserer Leiste gibt es einen Link, der nennt sich Stream. Da habe ich jetzt schon mal den Stream vorbereitet, auch für den Junior Eurovision Song Contest. Sehr gut. Den gibt es ja jetzt irgendwann im November. Ich muss jetzt selber gerade mal in Weißrussland. Genau. Habe ich das dazu geschrieben? In Minsk. Gibt es den? Ich irgendwo. Am 25. November, genau. Mhm. Mal gucken, ob Eurovision.de das wieder auf Deutsch kommentiert. Das haben letztes Jahr leider nicht gemacht. Also, lieber Herr Schreiber, beziehungsweise ja, alle anderen, wir hätten das gerne wieder auf Deutsch. Ich würde das gerne wieder mit deutschen Kommentaren sehen. Also, wenn das möglich wäre, würde ich mich sehr, sehr freuen. Also Thomas Mohr hat das ja schon mal gemacht, ja, das hat er hervorragend gemacht und gerne wieder. Also, wo es in Malta war, genau, wo es in Malta war, genau. Ja, da war er aber selber nicht vor Ort, sondern hat es dann von Hamburg aus irgendwie halt gemacht. Genau. Ne? Also das gibt es ja übrigens auch beim richtigen Eurovision Song Contest. Ich glaube, Belgien macht das sowas, oder? Also ne? Belgien macht das, glaube ich, genau. Was ich mehr als... Es gibt ein paar Länder, die das machen, von die dann nicht dahin fahren, sondern das halt von zu Hause aus kommentieren. Ja. Was ja auch okay ist. Naja, weil diese Kabine kostet wohl auch irgendwie Miete oder so. Und das können sich manche Sender dann irgendwie nicht leisten. Ist ein bisschen schade, weil ich glaube schon, wenn ein Kommentator wirklich vor Ort ist und auch so ein bisschen so die Atmosphäre aufsaugen kann oder so, dann kann er schon noch ein bisschen anders darüber kommentieren, als wenn man das dann wirklich nur am Fernsehbild irgendwie halt sieht. Deswegen, das ist schon eine feine Sache, wenn die auch so vor Ort irgendwie Kommentatoren irgendwie halt haben. Also sind auch nicht immer die besten Jobs, weil diese Kabinen sind ja mitunter immer sehr, sehr warm und das ist halt, aber gut. Das, ich möchte da auch nicht drin sitzen. Ich möchte nicht mit Peter Urban und seinen Assistenten nicht tauschen. Lukas Heinser, ne? Ja, genau. Lukas Heinser, genau. Lukas Heinser hat ja früher mal mit Stefan Niggemeier dann dieses Oslog, Baku-Blog und was gab's noch? Duslog. So ein Videoblog über den Eurovision Song Contest, über diese, ich glaube, eine Woche waren sie, glaube ich, in der Eurovisionswoche waren sie dann immer da und haben dann da so über Proben und alles Mögliche irgendwie gesprochen und war ein schöner Hintergrundbericht immer über den jeweiligen ESC dann vor Ort. Also, und das haben sie sehr humorig immer gemacht. Ist dann leider 2012 dann das letzte Mal am Start gewesen. Also ist auch schon wieder 6 Jahre her. Und und dann hat ja der NDR den Lukas Heinser dann als Assistenten für Peter Urban irgendwie abgeworben. Aber was Niggi und er noch machen, ist, dass sie immer in seine Box schalten und dazu einen Livestream machen, beziehungsweise ein YouTube-Video und dass man da halt dann mal gucken kann, wie es da drin aussieht. Das ist immer ganz cool, dann sprechen sie ein bisschen über Songs und so, also das machen sie schon noch, aber sie machen halt diesen Blog nicht mehr. Ja, schade eigentlich, ne? Also ja, sollten schade. Sie mal wieder machen. Ja, das macht ja mit Sarah Kuttner, glaube ich. Ich glaube, der Niggi macht ja jetzt irgendwie mit Sarah Kuttner irgendeinen so ein Medium-Ding, so ein Fernsehen-Podcast, glaube ich. Bin ich ganz irre, wo sie halt auch mal ein bisschen quatschen. Und ich glaube, ESC war da jetzt nicht so ein Thema, aber an sich wäre das mir eine coole Geschichte, wenn er was für ein ESC machen würde. Tja, also, ist also nicht lieber, bei jedem beliebt. Ne? Lieber Niggemeier, mach mal bitte wieder was. Wir würden gerne was sehen. Ja. Ja, jedenfalls halten wir euch da immer aktuell dann mit diesen Streams auch. Also wie gesagt, der nächste, den wir euch dann zur Verfügung stellen, ist der vom Junior Eurovision Song Contest, der am 25. November in Weißrussland irgendwie stattfindet. Das ist immer sehr übersichtlich. Ich glaube, das sind immer nur so 15 Länder oder so. Da ist mittlerweile auch Australien selbst dabei, Deutschland leider nicht. Frankreich, glaube ich, ist diesmal wieder dabei. Die machen wir wieder mit. Ich habe es irgendwie gelesen, also es gibt ein paar Länder, die auch von den Big Five von uns, also von dem normalen ESC auch daran teilnehmen wollen wieder. Die Skandinavier haben sich ja irgendwann selber rausgekickt oder selber rausgezogen. Die hatten ja diesen Nordic Junior Music Contest gemacht. Das ist ja eigentlich der Vorläufer vom Junior ESC. Der wurde ja auch irgendwann eingestellt. Das heißt, alle skandinavischen Länder sind gegeneinander angetreten mit so kleinen Musikkünstlern sozusagen. Das wurde ja auch eingestellt, wie gesagt. Und viele haben gar nicht so das Interesse beim Junior Eurovision Song Contest mitzumachen. Ich fand es teilweise auch ein bisschen befremdlich, als er zum Beispiel in Malta stattfand und dann irgendwie die Tänzer dann nur im Hintergrund waren und keiner wusste, warum tanzen die da jetzt eigentlich. Also es war ein bisschen perfide, diese Sendung. Ja, aber es ist halt mittlerweile schon sehr professionell geworden und auch diese kleinen Künstler, ich weiß gar nicht, wie ich glaube 15 Jahre ist, glaube ich, das Maximumalter. Ich glaube, höchstens 10 darf man sein oder so, man darf irgendwie sowas, ne? Ich weiß nicht ganz genau. Marge, und das sind dann ganz oft irgendwie auch schon so Kinderstars in ihrem Land und so, also es sind dann auch keine jetzt so ganz blutigen Anfänger, also in ihrem Alter, sage ich jetzt mal, und es ist schon irgendwie, man kann es sich gut angucken, also das ist jetzt so, ist gut, es gibt so manche Länder, da ist es dann so ein bisschen sehr bemüht, wo man dann so denkt, na, ob das Kind da nicht irgendwie hingeprügelt wurde oder so, sage ich jetzt mal, aber so insgesamt ist das schon in den letzten Jahren sehr, sehr professionalisiert worden und ich weiß gar nicht, wer da jetzt für zuständig wäre, bei hier in Deutschland irgendwie dieses Ding auszutragen, irgendwie gab es, glaube ich, immer irgendwie so Vorbehalte beim deutschen Fernsehen, was so, glaube ich, die Professionalität oder so, glaube ich, dieses Events irgendwie anging. Und dem konnten sie sich, glaube ich, die ARD irgendwie immer nicht anschließen. Und deswegen haben sie das dann irgendwie nicht teilnehmen lassen. Und es ist wahrscheinlich dann auch immer so ein Extra-Etat, den man da eben halt bereitstellen muss, muss man ja auch sagen. Man muss ja eine Delegation zur Verfügung stellen, die sich darum kümmert und so. Das ist halt schon nochmal wieder nicht wahrscheinlich so aufwendig wie beim ESC, aber wahrscheinlich ähnlich. Also das ist halt, ja, und wir haben noch so ein paar Streams stehen gelassen, sozusagen Aufnahmen davon, von den letzten Vorentscheiden, die stehen dann da auch irgendwie nochmal drauf, könnt ihr, wenn ihr euch da nochmal interessiert, auch nochmal anschauen. Also wir halten wieder einiges wieder bereit und ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube, so in der Folge im Oktober oder November werden wir dann nochmal eingehen auf den Junior Eurovision und werden dann nochmal speziell auf Songs eingehen, auf die man da besonders vielleicht achten sollte, wenn man sich das dann irgendwie anguckt. Also. Und was es wohl auch nochmal geben soll, ist ein Eurovision Choir of the Year 2018. Also ich habe das zumindest mal gelesen. Das habe ich gelesen. Das heißt, das ist ja diese Chorsendung, wo dann halt Chöre gegeneinander antreten, was sehr, sehr interessant war, wo ich sagen muss, das erste Mal hat es ja in Lettland stattgefunden, in Riga. Leider war die Halle nicht ganz voll, aber das soll in diesem Jahr wohl nochmal stattfinden. Und das erste Mal hat ja unsere lieben Slowenien hat ja nur das erste Mal gewonnen. Und ich bin gespannt, ob sie das jetzt nochmal fortführen werden oder wollen. Ich fand das jetzt, die Sendung jetzt gar nicht so schlecht. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war so der, ja, so ein bisschen poppiger zu haben. Also es war auch vieles Getragenes dabei, aber ich hätte es gerne so ein bisschen poppiger gehabt. Aber gut, leider kann man da auch nicht anrufen. Es gab eine Juryentscheidung. Also von daher muss man halt mal gucken. Also ich fand es ziemlich gut gemacht. Ja, war ja auch eine deutsche Delegation dabei, ne? Ja, richtig. Wir hatten einen ziemlich guten Chor. Ich glaube, ein Chor aus Freiburg war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Mhm. Der Jazzchor Freiburg. Und da hat es auch, ich glaube, der hat auch ziemlich gut, also nicht bewertet, aber es gibt leider nur die ersten drei Platzierungen. Also es war, Slowenien hat gewonnen, dann war Wales auf Platz 2 und auf Platz 2 war Lettland. Und ich glaube, der WDR ist dafür zuständig, für die Auswahl des Chores. Deswegen bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Also vielleicht nehmen noch ein paar mehr Ten-Länder teil, als nur die neun, die dabei waren. Ja, ja, und jeder Chor hatte, glaube ich, drei Lieder, glaube ich, dann immer vorgetragen. Ne? Das war ein unterhaltsamer Abend. Also das, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war da auch, glaube ich, dann im Herbst irgendwann, ne? Ah, ja, okay, dann ist das vielleicht auch schon bald. Können wir dann ja nochmal in die Shownotes auch nochmal irgendwie eintragen. Beziehungsweise wir können ja dann gucken, den Stream können wir da ja auch nochmal aufführen und kündigen das auch nochmal bei Twitter dann irgendwie halt auch an. Also, ja, ich glaube, es wird wieder spannend. Also ich glaube, dass es ist ja, glaube ich, auch, also ich finde, jede Saison ist auch nochmal wieder ein bisschen anders, irgendwie auch von der Konstellation, auch der Künstler und so weiter. Also das wird, glaube ich, auch wieder sehr, sehr spannend. Also ja. Wir gucken mal, ne? Also das ein paar mehr neue Eurovisionssendungen im Bereich Musik, da sind wir echt gespannt, was es dann noch so kommen wird. Ja, wie gesagt, wir haben diese Seite escgreenroom.de, da ist irgendwie alles drin. Da. Wir haben auch einen Link about, wo ihr dann auch die Bios uns auch mal angucken könnt. Genau, wie wir auch die sehen. Bios von Dennis und mir. Und da könnt ihr dann auch sehen, wo wir bei Twitter und Facebook irgendwie zu finden sind und so weiter. Und ja, und ihr könnt auch unter der jeweiligen Beiträge, also der Episoden, auch gerne einen Kommentar irgendwie abgeben. Da hat sich sogar auch jemand gemeldet, nämlich Tobis nennt er sich. Und der hat sich nochmal zu Slowenien gemeldet, nämlich dieses Lied Kvala Ne, wo so ein bisschen gefaked, oh, die Musik ist ja irgendwie ausgefallen. Da haben wir uns ja auch irgendwie ein bisschen darüber geäußert und Tobis schreibt dazu, zu Slowenien möchte ich sagen, dass im Semi der Ausfall gespielt wurde, aber im Finale hat man nicht versucht, das nochmal 1:1 zu machen, sondern Lea sagte kurz vorher, dass die Musik Musik ausgemacht werden soll und animierte die Zuschauer direkt danach zum Mitsingen. Zum Vergleich, im ersten Semifinale taten sie erst noch fragend, warum die Musik weg ist. Also wenn man sich die Ausfälle der beiden Auftritte anschaut, fällt auf, dass im Semi ungeplant war und im Finale nicht mehr. Also das war nicht so, das war schon irgendwie sowohl im Semi als auch in den Proben und so weiter, war das schon geplant, weil die müssen ja nachher in dem Semifinale genauso ihren Auftritt machen wie nachher im Finale oder umgekehrt im Finale wie im Semi. Also da kann man das nicht mal so machen. Ich weiß gar nicht, ob es auch, glaube ich, bei der Kleiderordnung auch irgendwie dann eine Vorschrift gibt, dass die dann auch das blaue Kleid tragen müssen im Finale wie im Semifinale. Ich glaube, das ist da auch so. Und deswegen war es halt sehr, sehr lächerlich, weil es gibt sicherlich gerade in Deutschland nicht hier so viele, die sich wirklich die Semifinals dann auch angucken. Aber die Fans, die das dann halt machen, die denken dann so, ah, jetzt kommt dann wieder so, oh, die Musik geht aus und so. Und das fand ich dann halt auch, also das war sehr, sehr bemüht. Und wir hatten da auch dann im Pressezentrum immer das dann immer gesehen, oh, jetzt ist ja die Musik ausgefallen, so sehr ironisch. Und ja, das war wirklich dann auch wirklich ein bisschen dumm. Das sollte so ein bisschen von diesem schlechten Song irgendwie ablenken, dass man da nochmal irgendwie was anderes da machen wollte. Also insofern. Aber vielen Dank für den Kommentar und das könnt ihr gerne irgendwie auch machen, wenn wir auch mal irgendwie vielleicht mal dummes Zeug reden und sagt, nee, also Leute, das, was ihr da, das geht ja wo gar nicht und so. Macht es gerne, weil wir wissen auch nicht alles. Also der ESC ist ein so komplexes Wissensfeld. Also wenn man da erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann werden Universen aufgetan und man kann, oh, ja, man kann nicht alles wissen. Das geht halt nicht, ne? Da müsste man mehrere Bücher, ich glaube, man müsste alle Bücher und Wikipedia-Artikel und so weiter auswendig lernen, um das überhaupt irgendwie alles hinzukriegen. Das ist nur möglich. Und dann weiß man auch nicht alles, ne? Also Vor allem bei der fast 70-jährigen Geschichte des Contests, da wird er bald irgendwann 70, ne? Ja, ein paar, genau, Jährchen. Also von daher kann man gar nicht alles wissen. Das ist unmöglich. Ich kann auch nicht auf Knopfdruck jeden einzelnen Teilnehmer ansagen, weil das sind so viele Songs, das kann man überhaupt nicht. Wie soll das auch gehen? Ja, also ich bin da auch im, also mich kann man zum Beispiel auch nicht irgendwie fragen, irgendwie, wer hat 1977 wie viele Punkte von Frankreich bekommen irgendwie oder so. Das da bin ich auch immer so ein Wikipedia-Gucker. Also das geht. Man weiß ja, wo man es nachgucken kann. Man kann das auch gar nicht alles wissen. Ich glaube, so viel, das ist unmöglich. Oder man fragt Dr. Eurovision, der weiß ja dann auch alles. angeblich ist das ja auch ein paar ESC-Fans geben, die das auch können, ne? Die auch irgendwie jeden einzelnen Teilnehmer aus Deutschland ansagen können. Ja, klar. Klar. Ne? Es gibt so Leute, die haben ja so ein Universalgedächtnis irgendwie. Also da ist das bewundere ich auch immer. Und solche Leute kann man ja auch immer gut dann irgendwie halt auch befragen, wenn man mal das gerade nicht so parat hat. Also wunderbar. Also finde ich es super. Nee, also macht das gerne. Kommentiert gerne auch auf escgreenroom.de. Wir haben auch einen gleichnamigen Twitter-Account und wir sind auch bei Facebook. Steht aber alles nachher auf der Seite, findet ihr dann da auch wirklich geballt. Deswegen brauchen wir nur einfach escgreenroom.de sagen und da findet ihr dann alles. Also guckt euch mal an und da sind auch sämtliche Episoden nochmal aufgelistet, die wir jemals hier beim ESC Greenroom irgendwie aufgenommen haben und die wir noch aufnehmen werden. Das dazu. Ja, dann haben wir ja eigentlich, obwohl saure Gurkenzeit ist, eigentlich schon mal eine ganze Menge erzählt. Ne? Und sind schon wieder über eine Stunde drüber. Also man sollte es kaum glauben. Ja. Dann würde ich jetzt euch gerne verabschieden und schaltet das nächste Mal gerne wieder ein. Was wir dann besprechen, wissen wir noch nicht so genau. Das wird sich ja erstmal so in den nächsten 4 Wochen irgendwie dann wieder so ergeben. Dann wünschen wir euch eine gute Nacht, einen guten Tag, ein gutes Mittagessen. Was gibt's noch? Seid ihr im Zug oder wo auch immer unterwegs? Im Bus, im Auto? Man kann uns ja überall hören, jede Tag- und Nachtzeit. Deswegen schönen Tag, schönen Abend und so weiter. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Genau. Tschüss. Tschüss.